So, dann erzähl mal. Ja, also ich bin der Mike und ich arbeite bei der Flaschenpost mit und kümmere mich da schwerpunktmäßig um die Podcasts, mache aber auch andere Dinge. Und das Ach, Thema machst, ist... du machst ja. die Captain Cast? Ja, genau. Ah ja. Nicht ich alleine, machen auch andere mit der Holger zum Beispiel manchmal, aber schwerpunktmäßig mache ich das zurzeit. Ich habe ein gutes Stimmengedächtnis, jetzt erinnere ich mich auch dumm an deine Stimme, deswegen frage ich gerade so nach. Ja, ja, genau. Und jetzt ist die Frage aufgekommen, ob wir nicht zusammenarbeiten können oder ob wir das wollen und wie wir das machen könnten. Und da gibt es noch keine Annahmen oder Ideen im Sinne von, wie wir das machen wollen, sondern wir wollten einfach mal mit euch plaudern, mal hören, habt ihr schon Ideen dazu, wie könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann jetzt ja nur von mir sprechen, deswegen zeichnen wir ja auch auf. Also erstmal gehe ich mal davon aus, dass jeder weitere auch sagt, hey, Zusammenarbeit immer eine gute Sache. So, wenn man sagt, man möchte zusammenarbeiten, dann ist natürlich die Frage, ja, soll dann einer von beiden irgendwie keine Podcasts mehr machen? Das wäre ja auch ein bisschen affig, oder? Also das kann schon mal gar nicht sein. Eben. Eine Zusammenarbeit, denke ich mal, kann von ganz locker irgendwie, man hat einen Link, dass es den anderen auch gibt, bis man teilt sich die Podcasts haargenau auf. Weiter kann ich es mir gar nicht vorstellen und das wäre auch jetzt nicht mein Ansatz. Ich wollte erstmal hören, wie findet ihr die grundsätzlich? Es gibt ja Überschneidungen, ihr macht zum Beispiel auch Bundespressemitteilungen und wir machen auch Podcasts und insofern gibt es Gemeinsamkeiten und was man da rausholen kann, das ist eigentlich die Idee. Kann man sich da verbessern? Was ist mit Innen- und Außenwirkung? Gibt es da Vermischungen? Oder also, kann man irgendwie mehr machen? Deswegen ist es eigentlich ganz interessant, dass wir darüber sprechen. Also ich denke, das Krähennest, das ist so meine gefühlte Wahrnehmung, kann man ja keine Statistik drüber haben. Und ich denke, die teilt sich mit den Podcast-Kollegen, dass wir schon sehr parteiintern gesehen werden und leider nicht so sehr von außen gehört werden, was bei der Flaschenpost ja grundsätzlich mal anders ist. Dann, was bei euch anders ist, ihr habt ja eine ganz andere Schlagzahl an Podcasts. Ihr macht wesentlich weniger als wir, ja. Gebt euch dann aber pro Folge offensichtlich wesentlich mehr Mühe. Das merkt man an den Fragen, die ihr stellt. Also ich höre eure Podcasts ja durchaus. Und deswegen ist das also tatsächlich in der Tat ein ganz anderes Format. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass von den Krähennestern jemand sagt, es spreche was dagegen, sich gegenseitig zu bewerben. Ganz im Gegenteil. Dann zum Thema Bundessachen. Wir legen in NRW Wert darauf, dass wir ein NRW-Podcast sind. Aber nicht, weil wir nur NRW-Sachen machen wollen, sondern einfach nur, wir fühlen uns im Landesverband NRW sehr wohl, auch mit dem Vorstand und würden daran nichts ändern wollen. Aber nichtsdestotrotz machen wir auch Bundesthemen. Deswegen haben wir auch schon ein Intro, wo wir dann halt nicht NRW-Podcast drin haben. Zum Beispiel beim Bundesparteitag haben wir das ja dann so gemacht. Da habe ich die ganzen Dinger so eingestellt, dass wir eben nicht das NRW-Intro dabei haben. Und natürlich machen wir auch Bundesthemen und nicht nur Landesthemen, eigentlich total egal. Wir träumen ja übrigens auch davon, dass sich andere Bundesländer vielleicht noch mit anschließen, was die Pressemitteilungen angeht. Das wäre ja total cool. Ja, wir haben ja miteinander vor, weiß gar nicht, Monat oder anderthalb Monaten wegen dem Landesverband Bayern gesprochen. Das war übrigens auch ich. Ah, okay. Ja, genau. Und wir haben da auch mit Pressemitteilungen jetzt angefangen. Wir müssen das jetzt noch technisch ein bisschen implementieren. Aber wenn du bei dem Freibeuterhafen guckst, dann wirst du sehen, dass ich schon so ein paar Mal musterhaft drei Stück, glaube ich, Pressemitteilungen gemacht habe. Okay, habe ich noch nicht mitbekommen. Ja, ja. Aber gut, Landesthemen ist Landesthemen, da können wir auch nochmal drüber sprechen, wie sich da was weiterentwickelt wird. Jetzt sind wir jetzt bei dem kommen anderen Thema. Kommen wir mal eben zum Thema Pressemitteilung. Das wäre der erste Punkt der Zusammenarbeit, was man natürlich echt prima machen könnte. Klar, bei uns wird es sein, wir wollen natürlich schon unser Krähennest-Intro drin haben, aber Pressemitteilungen sind im Moment gerade mal zwei Leute, die da sprechen. Und das kann durchaus mal eng werden, wenn man das gemeinsam macht. Also es ist eigentlich ja auch ein bisschen albern, wenn dann jetzt 10 Leute, 10 Podcasts, ich übertreibe jetzt, jeder seine eigene Pressemitteilung runterspricht. Das ist ja doch, wäre doch ein bisschen schade, oder? Ja, du sprichst jetzt von Bundespressemitteilung, oder? Ich rede jetzt nur von Bundespressemitteilung. Ja, das finde ich auch. Da könnte man näher zusammenrücken. Ja, müsste mal ein bisschen miteinander reden, wie man das so mit der CI macht. Ich habe das letzte Mal verstanden, dass das für euch, wir reden ja nicht das erste Mal, irgendwie ja, sehr wichtig ist und dass das so gesetzt ist. Muss man schauen, das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so schwierig ist. Ich weiß auch nicht, ob das, also so wie ich das für mich verstanden habe, wie es auch gemeint war, dass natürlich nicht irgendwer kommen soll und das, was man sich aufgebaut hat, mit dem Image verreißt. Das ist, glaube ich, die einzige Sorge, die dahinter steht und mehr auch nicht. Mit dem CI, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Problem ist. Ich glaube, das kam vielleicht ein bisschen härter rüber, als es in der Tat gemeint war. Also auch da kann ich nur von mir sprechen, aber ich fände da schon eine Zusammenarbeit wirklich klasse, weil ich auch grundsätzlich ganz schön fände, wenn das Label verwandt wird, auch für andere Podcasts, immer natürlich vorausgesetzt, so wie der Klaus Graf eben gesagt hat, hey, es sollte da nicht alles anders sein und total verändert sein. Gut, aber ich glaube, die Regeln, wie sich das die Kollegen vorstellen, die gibt es bisher noch gar nicht. Ja, wollte sich einer dran setzen, ist bisher leider noch nicht passiert, aber der ist auch, das ist der Paki, der war aber auch wirklich mit Arbeit, ist der randvoll und hat 7000 Baustellen, also da verstehe ich gut, dass er noch nicht so weit kommen konnte. Übrigens als Info die Bundespresse mitteilen, ich weiß nicht, ob wir über das Cranes Plugin mal gesprochen haben. Haben wir das erzählt? Du hast es mal kurz erzählt, ja. Ich habe das auch bei uns jemanden, der sich da technisch drum kümmert, kurz weitergeleitet. Das hat da irgendwie jetzt noch nicht so richtig Anklang gefunden. Okay, es ist ja nur eine Info. Ne? Ich meine, schlussendlich kann das ja jeder halten, wie er will. Aber ich hätte genau das Plugin, was jetzt auf der Bundesseite läuft, das hätte ich ja sogar gerne in NRW. Und NRW benutzen wir es noch nicht. Mhm. Weil das ja total, total schön ist. Hier spricht jemand eine Pressemitteilung, stellt das über unseren Feedlister ein. Und das Ding steht automatisch mit auf der, ohne dass noch einer eingreifen muss. Also bei der Bundesseite klappt das ja wunderbar. Ja, finde ich plötzlich auch sehr gut. Vielleicht sollten wir einfach mit einer kleinen Zusammenarbeit anfangen. Dann schlage ich den anderen das gleich vor. Dann brauchen wir nicht über den großen Wurf und die große Veränderung sprechen. Genau, ist auch nicht meine Absicht. Ich habe auch nicht das Mandat, jetzt hier großartige Änderungen zu besprechen, sondern einfach, dass man sich ein bisschen beschnuppert. Was könnt ihr euch vorstellen? Was können wir uns vorstellen? Wo kann man miteinander was machen? So wie man jetzt hier gemeinsames CI macht oder wer wem seine aufs Auge drückt, das ist noch kein Thema für mich. Okay, wäre denn für euch denkbar, wenn wir einfach klein anfangen, dass ihr die Bundespressemitteilungen mit übernehmt? Oder vielleicht dann auch mitsprecht? Also mitsprechen hätte ich auf jeden Fall Interesse. Mit übernehmen, so wie sie sind, müsste ich noch abstimmen. Kann ich ja, jetzt auch mal nicht zusagen. Und mein Angebot gilt nach wie vor, dass wir euch den Pilot Feedlister zur Verfügung stellen. Das hat aber dann nichts mehr mit CI zu tun. Das könnt ihr halten, wie ihr dann wollt. Ja, das habe ich so verstanden, klaro. Ja, dann würde ich sagen, dann haben wir ja schon einen Punkt. Einfach mal vorschlagen. Und jetzt habe ich das Mandat gerade einfach übernommen und hoffe, dass ich gleich nicht gekreuzigt werde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen das doof finden, wenn wir gemeinsam Pressemitteilungen sprechen. Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen und wir haben ja auch noch nichts fest ausgemacht, jetzt reden wir also miteinander. So ist es. Ja, bei dem Punkt wäre es einfach, fänd ich es ganz gut, weil eben im Moment ist meine Frau und Bista, die das Zeug sprechen und also ist natürlich schon so, bei beiden gilt, die haben auch nicht immer Zeit, um das zu machen, also wird es dann im Stapel gemacht und dann sind das mal eben durchaus 5, 6 Pressemitteilungen, die aufgelaufen sind, jetzt NRW und Bund zusammen, die dann gesprochen werden. Und die landen dann natürlich erstmal im Stapel bei uns im Podcast-Blog und dann rutschen die anderen weit nach hinten. Ich fände das natürlich schöner, ohne dass man das aber erwarten kann, wenn das natürlich regelmäßiger klappt. Aber das ist nur zu schaffen, wenn dann auch mehr Leute mitmachen, damit nicht einer gleich so viele sprechen muss. Sondern wenn dann natürlich 3, 4, 5 sprechen, wird das wesentlich besser funktionieren. Ja, finde ich gut. Finde ich auch für den Zuhörer ist das eine gewisse Abwechslung, wenn er mal andere Sprecher hat und so. Ja. Ja gut, sollen wir einfach so verbleiben? So verbleiben wir mal. Über Details müssten wir dann nochmal reden, denke ich. Gut, dann machen wir das so. Alles klar? Alles klar, dann wünsche ich dir was. Du meldest mich an? So mache ich das. Alles klar, Mike, bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.